HR2 Kultur. Archivschätze. Mein Name ist Christiane Kreiner. Heute in den Archivschätzen feiern auch wir 100 Jahre Neues Frankfurt. Das moderne Frankfurt mit den klaren Strukturen, die Platz machten für Luft und Licht im Wohnungsbau. Es war das Werk des Stadtplaners Ernst May, der in den 1920er Jahren den Wohnungsbau revolutionierte. Noch heute prägen seine weißen Wohnwürfel das Stadtbild in der Römerstadt, am Höhenblick in Ginnheim, am Bonheimer Hang, im Gallus und in Sachsenhausen. Ernst May war von 1925 bis 1930 in Frankfurt als Stadtplaner engagiert, umgeben von einem großen Team begabter Architekten, zum Beispiel Martin Elsässer, Ferdinand Kramer, Mats Damm und Margarete Schütte-Lihotzky. Die Wienerin war eine der ersten Architektinnen überhaupt und die einzige Frau unter den Architekten rund um den Stadtplaner Ernst May. Auch ihre Frankfurter Küche war eine Revolution, eine Einbauküche, die mit kurzen Wegen und Griffen die Hausarbeit erleichtern sollte. Sie ist das Urmodell der heutigen Einbauküche geblieben. Margarete Schütte-Lihotzky, geboren 1897 in Wien, war Kommunistin und wurde als solche verfolgt. Sie ging in die Sowjetunion, floh dann vor den Nationalsozialisten in den 1930er Jahren in die Türkei und entwickelte auch hier in ländlichen Regionen den modularen sozialen Wohnungsbau weiter. Später kehrte sie nach Wien zurück. Im Jahr 2000 starb sie dort im Alter von 103 Jahren. In einem Gespräch mit der Journalistin Barbara Dobrik im Jahr 1997 schildert die damals 100-Jährige ihre Erinnerungen an ihre Zeit als Architektin in Frankfurt. Auch Ernst May, 1887 in Frankfurt geboren, hinterließ dem Hessischen Rundfunk ein ganz persönliches Dokument. In einer Aufnahme aus dem Jahr 1964 erzählt er seine Lebensgeschichte, die von Frankfurt nach England über Moskau nach Dar es Salaam und Hamburg führt. Und er beginnt ganz am Anfang. Die ersten Eindrücke meines Lebens erhielt ich natürlich von meinen Eltern, insbesondere von meinem Vater, der mich für eine Begeisterung für die Natur erzog, den ich auf langen Wanderungen im Odenwald im Spessart begleitete. Nie fehlte bei ihm das Skizzenbuch mit Bleistift und Feder. Und so lernte ich schon frühzeitig die Natur auch im Bilde festhalten, wobei mir immer klar war, dass die Zeichnung, das heißt das Folgen einer Landschaft oder eines Bauwerkes mit der Hand, mit dem Auge, bis in alle Details, tiefe Eindrücke hinterlässt, während zum Beispiel die Fotografie keinerlei Eindrücke hinterlässt und meistens wenige Stunden nach der Aufnahme schon wieder vergessen ist. Ich entwickelte überhaupt eine Leidenschaft für Kunst. Ich fing an zu malen mit großer Begeisterung, hatte auch sonst zahlreiche Interessen, die dazu führten, dass ich eigentlich ein sehr schlechter Schüler war. Ich hatte Interessen, die alles andere auf andere Dinge gingen als Schule. Und die Folge war dann letzten Endes, dass ich im Abitur glatt durchrasselte. Ich habe dann ein Jahr später mich auf die Hosen allerdings gesetzt und bin unter Dispensierung von München das Abitur nachgeholt. Aber wie gesagt, das war dann eine Kraftanstrengung, die ich damals für notwendig hielt. Mein Studium begann ich dann in Darmstadt, und zwar zunächst neben meiner Ableistung meines militärischen Dienstes. Ich besuchte die Hochschule ziemlich wenig, aber immerhin hat Darmstadt mich damals insofern außerordentlich beeindruckt, als dass die Zeit war, in der Großherzog Ernst Ludwig den Jugendstil einführte. Männer wie Olbrich, Albin Müller, Christiansen und andere zeigten ihre Bauten, die so ganz im Gegensatz zu dem traditionellen standen, das an der Hochschule gelehrt wurde und natürlich einen jungen Menschen ganz besonders beeinflussen mussten. Von Darmstadt begab ich mich dann nach England und folgte damit eigentlich einer Tradition meiner Familie, wonach alle Kinder in relativ jungen Jahren in das Ausland geschickt wurden, um ihren Blick zu erweitern. Ich belegte an der University College in London und studierte dort Architektur, nach einem System, was wir heute als sehr veraltet ansprechen würden, das aber immerhin insofern für dieser Aufenthalt war insofern für mich von großer Bedeutung, als ich damals die Engländer kennen und lieben lernte. Eine Liebe, die sich mein Leben lang gehalten hat. Ich habe viele Freunde in England gewonnen. Ich liebte die wunderbare englische Landschaft und habe in Fahrradreisen, die um das ganze Land herum führten, unzählige Skizzen festgehalten, die auch damals veröffentlicht wurden. Also auch Diskursskizzen, das war das meine erste Veröffentlichung, die ich auf Veranlassung von Herbert Janssen herausbrachte. Der Mann, der mich damals in England am stärksten beeindruckte, war Raymond Unwin, der große englische Städtebauer. Er war eine fabelhafte Persönlichkeit von größter persönlicher Bescheidenheit, außerordentlichem Können und Wissen und außerdem ein außerordentlich sozial eingestellter Mensch. Und das, was ich gerade bei ihm für mein Leben lang mitbekommen habe, ist eben das Verständnis für die soziale Bedeutung des Städtebaus. Städtebau ist nicht nur eine ästhetische Angelegenheit, das ist er auch, sondern er ist in erster Linie eine Dinge, die die Menschen angeht, das Wohl der Menschen anbetrifft. Und keine Maßnahme städtebaulicher Art, wie immer sie sei, hat einen Sinn, wenn sie nicht dazu führt, Menschen zu befriedigen, Menschen glücklich zu machen. Ich werde nie die Stunden vergessen, als ich nach getaner Arbeit abends mit Unwin zusammensaß, der auf dem Kanopee ausgeschreckt da lag, von seiner Gattin Lady Unwin mit einer Decke überdeckt und sich dann von mir deutsche Literatur ins Englische übersetzen ließ. Er war ein unermüdlicher Arbeiter und hat, wie gesagt, im Städtebau so hervorragendes geleistet, dass sein Name im modernen Städtebau überhaupt nicht mehr wegzudenken ist. Dann brach der Krieg aus 1914-18, den ich vom ersten bis zum letzten Tage mitmachte. Die ersten Jahre in der Front, das vorletzte Jahr als künstlerischer Beirat der 18. Armee. Mir wurde damals die Aufgabe zuteil, Kriegerfriedhöfe zu gestalten. Und diese Tätigkeit war außerordentlich ergreifend, da sie zu furchtbaren Erlebnissen führte. Der Krieg war auch insofern noch von besonderer Bedeutung, als ich damals, da ich ja zeichnerische Hilfen brauchte, mich an Bruno Paul wandte und ihn bat, mir Gehilfen zu senden von der Berliner Kunstgewerbeschule. Er schickte mir zwei Künstlerinnen und darunter war eine, die später meine Frau wurde und eine Frau, die mich mein Leben lang begleitet hat, die für mich, ich könnte mir mein Leben ohne sie überhaupt nicht vorstellen. Nach Ablauf des Krieges bekam ich dann sofort eine Tätigkeit als technischer Leiter der Schlesien-Landgesellschaft und befasste mich in Schlesien mit bäuerlicher Siedlung. Auch das war wieder eine ganz außerordentlich interessante Tätigkeit. Ich konnte dort meine Liebe zum Boden, meine Vertrautheit mit der Bearbeitung des Bodens ausweiten, Verständnis gewinnen für die landwirtschaftlichen Zusammenhänge, die mir Zeit meines Lebens zugute kamen. Als dann die Schlesische Heimat gegründet wurde, ein Siedlungsunternehmen, das sich insbesondere mit Kleinsiedlung befasste, wurde ich deren technischer Leiter und habe in dieser Eigenschaft eigentlich in jeder größeren schlesischen Stadt Kleinsiedlungen gebaut, die heute zum großen Teil noch erhalten sind. Ich gründete damals auch, wie ich das übrigens in meinem Leben nachher noch mehrfach getan habe, eine Zeitschrift, damals das sogenannte Schlesische Heim, mit der Absicht, das Verständnis der Bevölkerungskreise, für die ich arbeitete, zu wecken und zu fördern. Ich rief bedeutsame Mitarbeiter auf, zum Beispiel Martin Wagner, den späteren Stadtbaurat von Berlin, Lebrecht Micke, den großen Gartenfachmann und andere. Und ich glaube, dass diese Zeitschrift nicht ohne Bedeutung war, eben für die Ausweitung des Verständnisses für modernes Siedlungswesen. Die wichtigste Arbeit, die ich aber in Schlesien vollbrachte, war ein Bebauungsplan für Groß-Breslau. Es wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben, und bei diesem Wettbewerb habe ich zum ersten Mal eine Idee niedergelegt, die später im Städtebau der ganzen Welt Schule machen sollte, nämlich die Städtebauentwicklung nach dem Trabantensystem. Ich hatte schon bei Unwin Anregungen ähnlicher Art empfangen, aber sie waren noch nie in so eindeutiger Weise zum Ausdruck gebracht worden wie bei diesem Entwurf für Breslau. Was ist das Trabantensystem? Das Trabantensystem sieht vor, dass man eine Stadt nicht mehr ringartig erweitert, wie etwa ein Baum Jahresring um Jahresring ansetzt, sondern dass man von einer gewissen Grenze ab die Stadt zunächst mit einem Gürtel von Freiland umgibt und erst jenseits dieses Gürtels wieder Stadtelemente aufbaut, eben sogenannte Trabanten. Man sieht diese Trabanten nicht selbstständige Gebilde, sondern es sind städtebauliche Einheiten, die eine feste bzw. gesetzmäßige Bindung zum Kern behalten. Sie mögen Einwohnerzahlen haben von 80.000, 100.000, die Zahl ist nicht begrenzt. Das Entscheidende ist, dass dort die Menschen wohnen, ihre Alltagsbedürfnisse befriedigen können. Sie haben dort Schulen für ihre Kinder, sie haben Läden, in denen sie einkaufen. Und vor allem, und das ist mit das Wichtigste, sie finden dort Arbeitsstätten, an denen sie in unmittelbarer Nähe ihrer Wohnungen arbeiten können. haben also das Problem damit überwunden, einen kurzen Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zu finden, was gleichzeitig wieder insofern von großer Bedeutung ist, als damit ein Teil des Verkehrsproblems gelöst wird, das heute noch die Menschen vielfach zwingt, von den Außenbezirken nach der Kernstadt zu fahren und damit den Verkehr innenstädtisch vollständig zu verstopfen. Dieses Trabantensystem wurde damals zunächst abgelehnt. Ich bekam zwar einen Ankauf, aber es war eben eine völlig neue Idee, die noch von niemand verstanden wurde. Und es hat dann Jahrzehnte gedauert, bis sich dieser Gedanke in der ganzen Welt durchsetzte. Also man kann ruhig sagen, dass das Trabantensystem sich heute in der ganzen Welt allmählich durchsetzt, als eine der besten Methoden, städtebauliche Erweiterung so vorzunehmen, dass sie in organisierter Weise vor sich geht und der Zersiedlung des Umlandes der Städte der Planlosen ein Ende macht. Der Architekt und Stadtplaner Ernst May erzählt aus seinem Leben. Sie hören eine Aufnahme aus unserem Archiv aus dem Jahr 1964. Ernst May hat seine Erzählung wie einen Vortrag vorbereitet und er redet schnell. Deshalb unterbreche ich seine Erzählung gelegentlich. Nun erzählt Ernst May von seiner Vision vom neuen Frankfurt. Ich habe dann, als ich aus Schlesien nach Amerika fuhr, meine erste Amerika-Reise unternahm, um mich mit amerikanischen Verhältnissen vertraut zu machen, mich gleichzeitig um die Stadtbauratsstelle in Frankfurt am Main beworben. Und als ich in den Vereinigten Staaten ankam, teilte mir einer der Reisebegleiter, der das telegrafisch erfahren hatte, mit, dass ich einstimmig in Frankfurt am Main zum Stadtbaurat gewählt war. Damit begann nun eine der interessantesten Epochen meines Lebens. Ich habe damals zunächst einen Oberbürgermeister vorgefunden, einen Dr. Landmann, einen hervorragenden Menschen, Demokraten reinsten Fahrwassers aus innerster Überzeugung, den ich bat, mir sein Vertrauen zu schenken. Wenn er das täte, garantierte ich ihm dafür, dass Frankfurt am Main in wenigen Jahren an der Spitze des deutschen Wohnungsbaus stehen würde. Er hat mir dieses Vertrauen geschenkt und ich glaube, ihn nicht getäuscht zu haben. Ich habe von vornherein meine Stadtbautätigkeit nicht als eine Sondersparte angesehen, die in sich ein abgeschlossenes Gebiet bildet, sondern mir war klar, dass alle großen Kulturperioden, zum Beispiel die Renaissance, das Barock, eine einheitliche Gesamtkultur entwickelt haben. Das heißt, dass vom Städtebau über den Wohnungsbau, über das öffentliche Bauwesen, über das Theaterwesen, die bildenden Künste, Malerei, Plastik, Grafik, die Kleidung, ein großer einheitlicher Stil das Ganze zusammenfasste. Mein Bestreben ging darauf hinaus, in Frankfurt den Versuch zu machen, die ganzen Kulturbereiche in ein großes Gesamtkonzept zusammenzufassen. Ich hatte als Grafiker einen Neffen des Grunewald-Malers Leistico damals gebeten, der für mich die grafische Bearbeitung nahm. Er hat zum Beispiel damit angefangen, das Frankfurter Stadtwappen neu zu entwerfen. Er machte das in einer sehr radikalen Weise, sodass die Frankfurter dafür den Namen einseitig gelähmte Eintagspflege erfanden, weil es nämlich eine unsymmetrische Lösung dieses Problems darstellte. Wie Sie wissen, findet ein großer Teil des Tätigkeitsbereichs der städtischen Beamten darin seine Lösung, dass sie miteinander sich um Kompetenzen zanken und damit einen großen Teil ihrer Arbeitszeiten, ihrer Kraft vergeuden. Um das zu verhindern, habe ich von vornherein danach gestrebt, in Frankfurt am Main ein Großamt zu schaffen, in dem sämtliche einschlägigen Gebiete mir unterstellt waren. Es gelang mir das auch nach kurzer Zeit. Ich hatte Hochbeamt, Tiefbeamt, Planungsamt, Baupolizei, Garten- und Grünwesen, Friedhofswesen und vor allem auch die Grundstücksverwaltung alle in einer Hand zusammengefasst und konnte damit einheitlich von großen Gesichtspunkten aus disponieren. Immer mit der vollen Unterstützung des Verständnisses von Oberbürgermeisters und seines genialen Kämmerers. Wenn ich schon sagte, dass ich mich für die verschiedensten Gebiete der kulturellen Gestaltung interessierte, so war natürlich meine Hauptarbeit, für die ich ja berufen war, die Gestaltung von Frankfurt am Main. Ich habe damals als großes Gesamtkonzept zunächst die Notwendigkeit gefunden, die Stadt aufzulockern, in übersehbare Einheiten zu gliedern. Es ist das der Begriff, der auch heute im Städtebau international anerkannt ist. Er geht unter dem Namen Auflockerung der Städte. Ich habe dann an der Peripherie der Stadt große neue Siedlungen geschaffen und auch schon damals größten Wert darauf gelegt, die Verbindung zwischen Wohnen und Landschaft herzustellen. Es genügt nicht, gute Grundrisse zu schaffen, sondern die Grundrisse müssen auch in ein gutes Wohnklima eingelagert sein. Und unter Wohnklima versteht man eben eine Umgebung der Wohnungen, die den Menschen das Leben an der betreffenden Stelle sympathisch, menschlich erscheinen lässt. Ich habe damals als größtes Projekt das sogenannte Nittertal-Projekt geschaffen. Natürlich immer mit einer Anzahl von begeisterten Mitarbeitern. Ich muss sagen, dass meine Mitarbeiter und ich, wir lebten wie in einer großen Familie zusammen. Da gab es keinerlei Differenzen. Wir sahen uns alle als gemeinsame Kämpfer in einem großen Streit für eine zeitgemäße Kultur an und haben unter Hinwegsetzung über Dienstzeiten und Normalstunden und so weiter unser Äußerstes hergegeben, um das zustande zu bringen, was die Frankfurt in der ganzen Welt bekannt machte. Dann stellte Ernst May sein Team zusammen. Margarete Schütte-Lihotzky hatte zu dieser Zeit schon als Architektin Arbeitersiedlungen in Wien gebaut. Sie war damals 28 Jahre alt. Im Alter von 100 Jahren erinnert sie sich in einem Interview an ihre Zeit in Frankfurt. Da habe ich angefangen, so ein bisschen privat zu arbeiten. Und da kam eines Tages der May, der Architekt May, nach Wien und hat mich sofort angerufen und hat gesagt, ich bin Stadtrat in Frankfurt geworden, wollen Sie nicht zu mir nach Frankfurt kommen? Und zwar, das hatte schon seinen Grund, weil ich schon von 1922 an privat gearbeitet habe auf dem Gebiet des Wohnungsbaus in Verbindung mit der Rationalisierung der Hauswirtschaft. Ich werde heute sehr oft gefragt, also ob ich so viel gekocht habe, die Leute glauben, ich habe so viel Hauswirtschaft gemacht oder so. Überhaupt nicht. Ich habe ein Buch in die Hand bekommen, 1922 ist das erschienen, ich glaube, ich habe es im selben Jahr schon in die Hand bekommen, von zwei Frauen, das ist die rationelle Haushaltführung. Und die haben sich beschäftigt mit der Arbeitsersparung im Haushalt. Aber wirklich, also auch wissenschaftlich und sehr gründlich. Und erwähnen aber nur in einem Satz, dass auch die Wohnung könnte dazu beitragen. Sonst haben sie sich damit nicht beschäftigt. Hauptsächlich mit arbeitssparenden Geräten und mit der Frage, wie wird es, wenn die Elektrizität in den Haushalt eindringt, mit ganz grundsätzlichen prinzipiellen Fragen, ein sehr interessantes Buch, ich besitze es heute noch, das kam aus Amerika. Und ich bin eben auf den Gedanken gekommen, ich habe doch damals nicht gedacht, dass das, ich weiß nicht, so wichtig werden wird oder so berühmt werden wird, sagen wir. Aber jedenfalls habe ich schon gedacht, dass die Berufstätigkeit der Frauen sehr, sehr zunehmen wird. Davon war ich absolut überzeugt. Und zwar nicht nur, weil sie dazu verdienen zum Einkommen des Mannes, sondern dass das auch kommt, wie man heute sagt, für die Selbstverwirklichung der Frauen. Davon war ich überzeugt. Und dann kam May eines Tages nach Wien und ich wurde angerufen vom Rathaus, ob ich ihn führen will. Und das habe ich gemacht und habe dem May auch damals diese Arbeiten für Rationalisierung gezeigt. May hat mir das in Wien, beim Aufenthalt in Wien, also geschildert, enthusiastisch, was er alles da für große Aufgaben hat. Und da habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Und als ich ankam dort, das Erste, was May mir gesagt hat, war, ich möge mich mit den Grundrissen beschäftigen und im Zusammenhang mit Rationalisierung der Hauswirtschaft. Und das war so der erste Anfang der Frankfurter Küche. Also das Erste war mal die Entscheidung, machen wir Wohnküchen oder nicht. Das sind ja alles bauliche Entscheidungen gewesen, nicht nur Einrichtungs- oder Möbelfragen. Wir sind von der Wohnküche damals abgekommen, denn die Wohnküche ist ja entstanden eigentlich aus der Bauernküche und aus der Ersparnis an Brennstoff, wenn die Menschen in der Küche wohnen, das war sehr wichtig nach dem Krieg, wo man keinen Brennstoff gehabt hat, dann sparen sie Wärme. In Frankfurt aber haben wir schon elektrisch oder Gas gehabt, da kam diese Ersparnis nicht in Frage. Infolgedessen haben wir gesagt, richtiger ist eine kleine Arbeitsküche, die aber mit dem Wohnraum so verbunden sein muss, dass der Weg von, weiß ich, Arbeitstisch in der Küche oder vom Herd zum Esstisch durfte nicht länger wie 3,50 Meter sein. Jetzt manche haben das jetzt nachgebaut, genauso schmale, lange Küchen etwa, und haben dann gesagt, das hat schrecklich ausgeschaut, und haben diese Türen, diese breiten Schiebetüren, die wir gemacht haben, nicht gemacht. Und haben dann gesagt, ja, ja, das ist eh, das ist doch die berühmte Frankfurter Küche. Also genau deshalb möchte ich das erzählen hier. Ich habe breite Schiebetüren, damit die Tür nicht Platz wegnimmt in diesen kleinen Räumen. Breite Schiebetüren, damit die Frauen oder die Männer, die in der Küche arbeiten, die Kinder im Raum beobachten können und damit der Weg ganz nah ist. Wenn ich jetzt die Schiebetür weglasse und die zwei Türen aufmachen muss, dann ist das Ganze sinn- und zwecklos. Nicht? Die erste Küche habe ich ausgestellt im Rathaus. Auch da haben die Hausfrauenvereine Führungen gemacht und die Schulen. Und da habe ich das eben alles erklärt. Es war sehr, sehr raffiniert, aber es war absolut in Verbindung mit dem Bau. Man konnte das nicht loslösen, sondern zum Beispiel war eine Dunsthaube. Das war schon mit dabei. Heute haben die Leute elektrische Dunstsauger. Das war damals vollkommen neu. Und in so einem kleinen Raum muss man ja einen Abzug haben. Da war ein Abzug dran wie bei einem Ofen. Und das hat wunderbar funktioniert, nicht? Oder alle Möbel waren auf Betonsockeln. Die Sockel waren ausgekachelt wie der Fußboden. Keine Füße mehr, keine Möbelfüße, wo zu kehren ist. Das kann man ja nicht machen als Einzelner, ein Bezieher einer Wohnung, sondern das musste ja mit dem Bau alles schon mitgemacht werden. Und auch die ganze raffinierte Einrichtung, zum Beispiel einschließlich einer Schiebelampe. Es hat doch keine Röhrenlampen noch, kein Röhrenlicht gegeben. Ich habe eine Schiebelampe gemacht, die hat einen Lampenschirm gehabt, der war im Winkel genau ausgerechnet, dass sich die Frau nirgends Schatten macht, wo sie arbeitet. Ich erwähne das nur als kleines Beispiel, also wie raffiniert das war. Oder ich habe erfahren, dass auf Blau keine Fliegen gehen, da habe ich dann alle Küchen blau gestrichen. Nicht wahr? Oder ich habe Kochkisten gemacht, sodass die Frau konnte die Speisen ankochen am Herd. Daneben war eine Kiste wie eine Art Thermophor, da ist das hineingekommen, sie konnte, macht zu, geht in die Arbeit und wenn sie nach Hause gekommen ist, war das Fleisch weich und die Kartoffeln nicht. Margarete Schütte-Lihotzky über ihr Konzept von der Frankfurter Küche. In einem Interview aus dem Jahr 1997. Damals war Margarete Schütte-Lihotzky 100 Jahre alt. Sie starb 3 Jahre später. Ernst May zog es nach seinem Großprojekt in Frankfurt weiter zu städtebaulichen Großaufträgen in der Sowjetunion. Er erzählt nun weiter aus seiner Zeit in Moskau, wohin er im Jahr 1930 eingeladen wurde. Während ich noch in Frankfurt am Main tätig war, kamen nun zahlreiche Besucher aus allen Teilen der Welt angereist. Loucheur sandte eine besondere Kommission aus Frankreich, um die Frankfurter Bauweise zu studieren. Die Russen sandten eine Kommission unter Ginsburg. Und dann erhielt ich einen Auftrag aus Russland von der RKI, Rabotche Christiane Inspektia, heißt das auf Deutsch, übersetzt, die mich aufforderte, in den hauptrussischen Städten Charkow, Moskau und Leningrad Vorträge zu halten. Ich nahm diesen Ruf an, hielt diese Vorträge, hatte dabei ein originelles System der Darstellung entwickelt, da ich nicht Russisch sprechen konnte, sprach ich Deutsch, hatte mir aber vorher meinen Vortrag in Russisch übersetzen lassen. Und bei jedem Satz, den ich gesagt habe, kam dann ein Lichtbild mit dem russischen Text und auf einem zweiten Apparat das Lichtbild dazu. Und das hat den Russen damals schon kolossal imponiert, dass man auf diese Weise einen ausländischen Vortrag auch für die Eingeborenen verständlich machen konnte. Ich bekam kurz darauf dann einen Ruf aus Russland, als Leiter des Städtebauwesens nach Russland überzusiedeln. Ich hatte nun aber einen Frankfurter Vertrag, der mich auf 12 Jahren an die Stadt band. Es gelang mir aber, diesen Vertrag zu lösen. Ich machte damals schon in einem Interview mit der Frankfurter Zeitung ausdrücklich darauf aufmerksam, dass ich die Annahme dieses Rufes nicht aus irgendwelchen politischen Gründen vornahm, sondern lediglich, weil das die größte städtebauliche Aufgabe unserer Zeit war. Ich konnte mir dann einen internationalen Stab zusammenstellen, Da waren Holländer, Mats Damm, da waren Schweizer, Hans Schmidt, der heute an der Ostakademie lehrt. Da waren zahlreiche Deutsche, die inzwischen prominent geworden sind. Ich erinnere an Hebebrand, den späteren Stadtbaudirektor von Hamburg. Ich erinnere an Hassenpflug, den heutigen Professor an der TH in München. Ich erinnere an Ulrich Wolf, den heutigen Leiter des Gartenbauamtes in Düsseldorf und viele andere. Die begleiteten mich auf dieser Reise. Und mit diesem Team bekamen wir dann dort nun Aufgaben, die allerdings einfach großartig waren. Das, was uns zunächst auffiel, war ein furchtbar elende Verhältnisse im ganzen Alltagsleben. Der Putz fiel von den Häusern, die Straßen waren schmutzig, die Menschen drängten sich dicht. Sie sahen abgemagert aus, nie sah ich jemand lachen, das war alles ging mit einem Todernst vor sich. Der Verkehr war unmöglich. Wenn eine Straßenbahn hielt, dann stürzten sich die Menschen auf die Straßenbahn, hingen in Trauben an den Trittbrettern, um mitgenommen zu werden. Zahlreiche Unfälle kamen vor und so weiter. Aber wir lernten sehr bald, dass die ganze Schwierigkeit der äußeren Verhältnisse eben getragen werden musste und unwichtig war gegenüber den gewaltigen Aufgaben, die zu lösen waren. Und wenn auch unsere Frauen oft in der Verzweiflung heulten, weil sie einfach nicht mit ansehen konnten, welche Not da unter der Bevölkerung herrschte, so wurden wir abgehärtet und haben dann doch eben Großes geleistet. Ich bekam einen internationalen Wagen zur Verfügung gestellt, mit dem ich hinfahren konnte, wo ich wollte, den ich anhängen konnte, wo ich wollte, abhängen konnte, wo ich wollte. Wir ließen es dann an Orten, an denen wir zu planen haben, ein totes Gleis schieben. Dann wurden sofort von der Stadt aus die Wagen geschickt. Wir machten dann unsere Besichtigungsfahrten und so weiter, wohnten aber eben in diesem Wagen. Es war das eine außerordentlich interessante Tätigkeit, vielleicht die großzügigste Tätigkeit, die ich in meinem Leben vor mir hatte. Wir kamen zum Beispiel an einen Ort, von dem wir noch nichts wussten. Die Karten waren sehr mangelhaft. Und dann wurde nun mein Team angesetzt. Ich entwickelte zunächst aufgrund der wirtschaftlichen Basis, die wir in großen Zügen dort erfassen konnten, die Gesamtidee. Dann kam ein Eisenbahner, entwickelte eine Verkehrslösung. Dann kam ein Wasserbaufachmann, der suchte die großen Kanalisationsstränge, Entwässerungsstränge zu organisieren. Dann kam der Gartenfachmann Wolf und plante gleichzeitig Bepflanzung, Windschutzpflanzen und dergleichen, sodass wir nach wenigen Tagen meist schon in Skizzen ein Konzept hatten, das nun in einem Projektionsapparat den örtlichen Arbeitermassen vorgeführt wurde. Die Diskussion war oft sehr interessant und wir lernten dabei selbst sehr viel aus der Diskussion. Die Schwierigkeit bestand nur darin, die Konzeption, die wir dort entwickeln, nachher in Moskau durchzusetzen. Die größte Aufgabe, die ich damals hatte, war die Stadt Magnitogorsk im Ural zu planen. Es war dort ein Projekt von einem Professor Tschernitschow entwickelt worden, das mir nicht gefiel. Statt nun an einem solchen Projekt herumzumeckern, sagte ich sofort Luganowski, dem ich unterstellt war, mein Vorschlag ist, ein Gegenprojekt zu machen. Er willigte ein, wir fuhren mit der Bahn nach dem Ural, das dauerte damals 3 Tage. Die Eisenbahnverhältnisse waren katastrophal. Eine Lokomotive kaputt ging, da musste man manchmal einen halben Tag auf der Strecke warten, bis aus der nächsten Eisenbahnwerkstatt eine andere Lokomotive geschickt wurde. Und manchmal in ungeheiztem Zug. Ich erinnere mich, als wir Temperaturen bis zu minus 51 Grad mitmachten. Aber immerhin, wir erreichten dann unser Ziel und planten dann dort. Ich machte einen Entwurf für Magnitogorsk gemeinsam mit meinen Mitarbeitern. Und nun galt der Kampf, wo soll Magnitogorsk gebaut werden? Es war damals der Uralfluss gestaut worden, zu einem großen Staudamm, der das Wasser liefern sollte für dieses Werk. Und wir sollten nun innerhalb von 3 Jahren 400.000 Menschen dort ansiedeln. Das war eine gigantische Aufgabe, die selbst unter europäischen Verhältnissen wohl kaum restlos zu lösen war. In Russland sie zu lösen war vollständig unmöglich, das an allem fehlte. Es gab kein Zement, es gab keine Dachziegel, es gab keine Mauersteine, es gab vor allem keinen ausgebildeten Arbeiter. Kirgisen hirten die Kühe und Pferde in der Kirgisensteppe gehüten, wurden in 2 Monatskursen zu Maurern trainiert. Immerhin war es eine außerordentlich interessante Tätigkeit und auch eine erfolgreiche Tätigkeit, denn wir haben immerhin eine Stadt zustande gebracht. Aber während ich baute, war keineswegs entschieden, ob sie überhaupt an der Stelle gebaut werden durfte. Und nun war das ja für mich ein sehr großes Risiko und ich musste ja unbedingt eine politische Entscheidung haben. Ich fuhr also nach Moskau zu Eugen Nikitze, dem Kommissar für Schwerindustrie, dem ich letzten Endes unterstellt war, und hatte nun mir vorgenommen, ihn in humorvoller Weise zu einer Entscheidung zu veranlassen. Ich ließ mir von Leistiger, der mich auch nach Russland begleitete, eine Pappuhr machen. Auf der stand oben Magnitogorsk, es war ein Zeiger auf der Uhr befestigt und stand rechts nach Bravo-Berego, links nach Ljewo-Berego, das heißt auf dem rechten Ufer, auf dem linken Ufer. Und dann bat ich auch schon die Kieze, diesen Pfeil nun so einzustellen, wie der Zentralsowjet sich endgültig entscheiden würde, dass die Stadt liegen sollte. Diese Spekulation ging vollständig daneben. Es erwies sich, dass Ortschwein-Nikitze nicht eine Spur von Humor hatte. Er drehte die Uhr rum, ohne überhaupt davon Kenntnis zu nehmen, und unterhielt sich eine halbe Stunde mit mir darüber, über die Vorteile und Nachteile der Lage auf dem einen oder anderen Ufer. Es ist später nur in ganz bescheidenem Maße gebaut worden. Das, was der russische Arbeiter wollte, war ziemlich genau das, was auch bei uns der Arbeiter will. Ein möglichst selbstständiges Wohnen mit Küche und allem, sodass er mit seiner Familie unabhängig dort hantieren kann. Die Tätigkeit in Russland war ganz ordentlich interessant. Ich könnte darüber noch sehr, sehr vieles erzählen. Aber das, was unbefriedigend war, war eben, dass die Verwirklichung in gar keinem Verhältnis stand zu der Planung. Wir hatten einen ungeheuren Planungsapparat mit sehr vielen russischen Mitarbeitern, die auch ausgezeichnet arbeiten. Aber das praktische Resultat, die Verwirklichung, ging gar nicht oder ging sehr langsam vor sich, sodass ich mich entschloss, diese Tätigkeit abzubrechen, meinen Vertrag vorzeitig abzubrechen. Ich lag damals in Mamontowka, einem Vorort von Moskau, in meinem Sommerhaus und bekam den Besuch meines politischen Mitarbeiters Gasparian, eines Freundes von Stalin, der mich nun bearbeiten wollte. Ich sollte meinen Vertrag verlängern, ich sollte unter allen Umständen bleiben. Er schilderte mir in den rosigsten Tönen, wie sich doch alles noch entwickeln werde, dass das jetzt alles erst beginne und so weiter. Man hatte, da ich Rheumatismus hatte, einen Anschluss an eine Starkstromleitung nach meinem Haus legen lassen, um mich zu behandeln. Ich bekam einen Kreml-Arzt. Ich bekam ein Vorrecht, was nur die wenigsten Menschen erlebt haben, nämlich die Zugänglichkeit zur Kreml-Apotheke, die sonst für alle Ausländer gesperrt war. Aber das alles hat mich nicht bewegt. Ich verabschiedete mich dann von Krestinsky, dem Kommissar für das Auswärtige. Und da stelle ich mir die schwerwiegende Frage, Herr May, Sie waren jetzt 3 Jahre lang in unserem Lande. Sie werden gesehen haben, dass Russland Sonnenseiten und Schattenseiten hat. Aber Sie werden auch festgestellt haben, als vernünftiger Mann, dass die Sonnenseiten bei weitem überwiegen. Wie ist nun eigentlich Ihr Urteil? Darauf sagte Herr Krestinsky, die Eindrücke, die ich hatte, waren so gewaltig, dass ich mindestens ein Jahr irgendwo im Ausland auf einem hohen Berg sitzen muss, die Dinge überdenken, ehe ich mir ein klares Urteil bilden kann. Sie hören heute in den Archivschätzen den Architekten Ernst May. Er verließ Russland nach 4 Jahren und ging dann nach Tansania. Auch davon erzählt er hier in einem Studio des Hessischen Rundfunks in einer Aufnahme von 1964. Nachdem ich nun Russland den Rücken gekehrt hatte, war die große Frage, wohin? Am 1. Mai 1933 wurde ich von dem deutschen Botschafter Dirksen eingeladen, an einer Feier teilzunehmen für den 1. Mai, der ersten nationalsozialistischen Feier, die in Moskau abgehalten wurde. Ich hatte keine Ahnung, was die Nationalsozialisten waren, wer sie waren, hatte ihm mündlich zugesagt bei einem Besuch. Als ich dann in der Zeitung las, was vor sich ging, wie man Professoren verprügelte und so weiter, misshandelt und so weiter, schrieb ich Dirksen einen Brief, dass ich aufgrund der mir gewordenen Mitteilungen und Nachrichten bedauere, an dieser Feier nicht mitarbeiten zu können, da ich mich mit diesem System nicht zu identifizieren vermöge. Dort bekam ich einen Brief, der heute noch in meinen dokumentarischen Akten ist, von Dirksen. Sehr geehrter Herr May, aufgrund Ihres Schreibens vom Sohn so vielten, bedauere ich Ihnen mitteilen zu müssen, dass unser Verhältnis sich künftig auf das rein Geschäftliche beschränken muss, Dirksen. Damit war natürlich ein Bruch mit dem System geschaffen, das sehr schwerwiegend war und mir natürlich die Rückkehr nach Deutschland unmöglich machte. Es kam noch dazu, dass in einem Rundfunkgespräch über mich gesprochen worden war und Goebbels die Äußerung tat, May ist da, wo er hingehört, nämlich in Russland, sodass ich gewarnt war. Wo soll ich nun hin? Ich lernte in Russland einen jungen Schriftsteller kennen, einen außerordentlich begabten Mann namens Junghans. Dieser junge Mann verliebte sich in eine russische Tänzerin von großer Schönheit. Und die Russen hatten nun die merkwürdige Eigenschaft, dass sie solche Schönheit nicht gern außer Landes lassen wollten. Und er hatte noch, glaube ich, 1,5 bis 2 Monate Zeit, dort zu bleiben. Dann musste er das Land verlassen. Und nun legte es die Russen darauf ab, die Herausgabe der Heiratspapiere dieser Tänzerin so zu verzögern, dass sie nicht rechtzeitig eintrafen, bis er das Land verlassen musste. Und da wandte sich Junghans in seiner Not an mich. Ich hatte damals gute Beziehungen zur deutschen Botschaft und setzte durch, dass diese Papiere dann beschafft wurden, was ihm das Land verlassen. Ich habe seit der Zeit nie etwas von ihm gehört. Das nur nebenbei. Aber das erzähle ich nur, weil dieser Junghans mit Udet in Afrika gewesen war und mir nun erzählte in begeisterten Tönen von der Schönheit Ostafrikas, von den großartigen Kaffeepflanzen und dem wundervollen Leben der großartigen Natur und so weiter, für das ich mich entschloss, nach Afrika zu gehen, auszuwandern. Ich setzte mich mit dem deutschen Konsul in Verbindung, mit dem deutschen Konsul in Tanganyika, und der teilte mir dann mit, dass dort ein Farmer säße, ich möchte den Namen hier nicht erwähnen, bei dem ich zunächst mal unterkommen könne. Ich begab mich also nach Afrika unter Umgehung von Deutschland, um die Grenzen herum, und wie ich dort ankam, sah ich sofort, dass die Shamba, wie man so nennt man dort diese Pflanzung, eine vollständig verkommene und vernachlässigte war. Der Mann selbst entpuppte sich als begeisterter Nazi, eigentlich Führer der Nazi-Gruppe in Tanganyika ausgerechnet. Und außerdem hatte er mich insofern getäuscht, als er sagte, seine Farm läge in einer denkbar gesunden Gegend, will ich nach wenigen Tagen feststellen, dass in jedem dritten Haus jemand an Schwarzwasserfieber gestorben war. Also ich habe infolgedessen meine Tätigkeit dort sofort abgebrochen, meine Familie und mein Hab und Gut zusammengepackt und fuhr nach Arusha und habe mich dort zunächst in ein Hotel einquartiert. Dann habe ich in einer Rundfahrt in der Umgebung mir Gelände ausgesucht, mit einem Schweizer Lastwagen fuhr ich da herum und fand dann am Mount Meru, das heißt einem Nachbarberg des Kilimanjaro, ein unberührtes Stück Land. Ich machte Bohrversuche, stellte fest, dass der Boden, vulkanische Asche, ein denkbar günstiger Boden für Ackerbau war und so weiter, und kaufte mich nun dort an. Diese Tätigkeit, die ich nun dort als Farmer ausübte, gehörte mit zu den interessantesten und schöpferischsten Perioden meines Daseins. Denn aus nichts war ja alles zu machen. Es war nichts da. Es war das Land, da nicht einmal Wasser. Ich hatte mich natürlich vorher überzeugt, dass ich Wasser bekommen konnte und hatte mit dem Engländer, mit dem ich den Vertrag abschloss, mir ein Wasserrecht gesichert. Ich legte mir einen großen Staudamm an, in dem ich dieses Wasser sammelte. Aber es genügte nicht. Und so unternahm ich dann eine kleine Expedition mit Buschmessern bewaffnet durch den Busch an den Hängen des Meeres herauf, bis wir Wasserriesen hörten. Wir ließen uns Allianen herunter in eine enge Schlucht, entdeckten dort eine Quelle, die ich später nach meiner Frau Ilse-Quelle genannt habe. Von dieser Quelle aus habe ich dann eigenhändig 1,5 Kilometer Rohrleitung gelegt auf meine Farm und auf diese Weise reinstes Quellwasser gehabt. Nun galt es zu bauen. Das wurde alles in eigener Regie gemacht, mit eigenem Material. Ich hatte Steinbrüche, ich sprengte die Steine, ich bohrte mit eigener Hand, legte die Sprengladungen ein. Ich brauchte Holz, ich kaufte von den Engländern für 40 Mark eine Zeder, auf der oben die Kolibrisaffen noch herumkrabbelten, wenn ich sie kaufte. Dann wurde die abgesägt, in Teile zerlegt, mit Ochsen gespannt, heruntergezogen auf die Farm, von Hand aus von indischen Handwerkern zersägt. Und so entstand innerhalb von 1,5 Jahren eine wundervolle Farm in Form eines großen Hofes mit einem Turm in der Mitte, in einer landschaftlich großartigen Gegend. Ich sah hinaus auf aktive Vulkane, in Oldonyo-Kilai zum Beispiel, der abends am Himmel die glühende Lava in den Wolken widerspiegelte. Eine großartige Landschaft. Und entwickelte nun dieses ganze Gebiet. Ich vermaß es zunächst. Da ich das sehr gründlich machte, wurde ich bei meinen Nachbarn als der Architektenfarmer beschimpft. Aber das hat mich gar nicht irre gemacht. Ich vermaß Kurven an diesem absteigenden Gelände, steckte in jeder Vermessungslinie Fahnen ab und habe sie mit eigener Hand umgepflügt. Das war nämlich sehr schwer, das musste sehr genau gemacht werden. Also entstand ein Bild, was Sie vergleichen können mit den Pettifields in China, die in der Bekanntheit dieser Terrassierung des Geländes. Als der nächste große Regen kam, da kam auf einmal die Rechtfertigung meines Tuns. Als nämlich meinen Nachbarn dann 5000 Kaffeebäume wegschwammen auf die tiefer liegende Schambe eines anderen Engländers, wo ein schwerer Prozess noch entstand, verlor ich nicht einen einzigen Baum, denn die angelegten Gräben drainierten das Wasser systematisch von der Farm und hielten sogar sehr viel Wasser zurück, was dem Wachstum der Bäume zugute kam. Das nur nebenbei. Der Architekt Ernst May berichtet im Jahr 1964 rückblickend aus seinem Leben. Diese Zeit war, wie gesagt, wunderbar. Ich betrieb das, was man Mixed Farming nennt. Das heißt, ich hatte sowohl große Kaffeekulturen, aber ich pflanzte auch Mais, ich pflanzte Roggen, der damals dort noch ganz unbekannt war. Meine Kinder gingen in Arusha in die Schule und als Schulgeld zahlte ich mit Butter, mit Roggenmehl und mit Mais und solchen Artikeln, und die dort sehr gern gesehen wurden. Es war sehr interessant, dass zum Beispiel die englischen Schulkinder, die nie Roggenmehl gegessen hatten, sich so in Roggenmehl verliebten, dass ich gar nicht Roggenmehl genug liefern konnte. Diese Tätigkeit, wie gesagt, war eine denkbar schöne, aber sie nahm ein Ende Ich möchte doch betonen, dass ich auf dem Boden 30 verschiedene Obstarten anlegte. Also wir lebten wie Gott in Frankreich. Ich hatte Erdbeerkulturen. Wir hatten so viel Schlagsahne von der eigenen Herde, dass wir gar nicht alle essen konnten natürlich. Also wir hatten ein wunderbares Dasein. Und dazu kommt noch, dass ich steuerfrei war. Da jede Tätigkeit, die in auf afrikanischem Gebiet, das war ja damals englisches Gebiet, auf englischem Territorium unternommen wurde, um Farmen zu entwickeln, steuerfrei war. Ich konnte, wie gesagt, all meine Ersparnisse aus Russland konnte ich wirklich positiv umsetzen in eine Entwicklung der Farm, die dann von den Engländern sogar als Musterfarm gezeigt wurde. Ich möchte auch noch erwähnen, es kam damals ein neuer Artikel auf, das Pyrethrum. Pyrethrum ist eine Pflanze, eine margaritenartige Pflanze, deren Blütenköpfe dazu dienen, in getrocknetem Zustand Pyrethrumpulver, das ein Insektenpulver abzugeben. Das, was man unter Persischem Insektenpulver versteht, ist Pyrethrum. Auch die Japaner stellen es her. Ich veranlasste dann meine ganzen Nachbarn, von denen sehr viele Buren waren, sich auch dem Pyrethrumbau zu widmen und versprach ihnen, ihnen die gesamte Ernte abzukaufen. Ich legte mir eine Pyrethrummühle zu. Ich stellte ein hochwertiges Produkt her, was die englische Regierung mir wieder abkaufte, um die Krankheiten des Kaffees am Kilimanjaro zu bekämpfen. Also es ging mir eigentlich damals recht gut. Aber wie gesagt, meine Kinder hatten ihre Schule absolviert, oder das, was man bei uns das Einjährige nennt. Weiter ging die Schule in Arusha nicht und mussten nur nach Nairobi. Meine Frau sagte, sie möchte die Kinder nicht alleine lassen. Sie möchte unbedingt, sie hätte keinen Farmer geheiratet, sondern Architekten und so weiter. Ich hatte übrigens nebenher schon gebaut. Ich hatte auch eine Kirche gebaut und verschiedene Privathäuser. Also sie legte Wert darauf, auch mit nach Nairobi zu ziehen, denn dort war eine höhere Schule, die also bis zum Senior Cambridge, was unserem Abitur entspricht, führte. Ich ging also nach Nairobi, assoziierte mich dort nach einigen Besuchen mit dem ersten Architekten von Kenia und gründete dort die Firma Jackson & May. Die Farm verkaufte ich sehr bald und sehr günstig, sodass ich mir in Nairobi dann einen sehr großen Besitz von 4 Hektar mit einem sehr schönen Haus bauen konnte. Und nun begann eine hochinteressante Tätigkeit in Kenia. Die Verhältnisse waren dort wesentlich kultivierter. Es gab dort eine große Anzahl von hochkultivierter und sehr begüterter Engländer, für die ich große Villen bauen konnte. Ein interessantes Projekt, was ich in Nairobi aufführte, waren die sogenannten Delamere Flats. Die waren für den englischen Mittelstand gebaut. Und das Neuartige an dieser Anlage war, dass ich die ganzen Erdgeschosse auf Pfeiler stellte und dort die Wagen unterstellte, also eine Art Wagenpark schuf. Dadurch wurden nicht nur die Wagen untergebracht, ohne den Verkehr zu stören, sondern das Wohnen wurde aus den staubigen und geräuschvollen Straßen eben eins höher verlegt, in den ersten Stock, und sodass dieses Projekt dort außerordentlich beliebt war und auch sehr viel Schule gemacht hat. Dann brach der Krieg aus und nun wurde ich zunächst freigelassen, obwohl ich Deutscher war, bis die Italiener Abessinien besetzen. Dann legte man mir nahe, die englische Staatsangehörigkeit anzunehmen, in welchem Fall man mich freilassen würde. Das habe ich natürlich nicht getan. Dann habe ich mich eben dann festnehmen lassen. Ebenso wurde meine Frau eingesperrt. Sie kam in ein Frauenlager und ich kam mit meinen Kindern in ein Lager für Europäer. Hauptsächlich Deutsche, aber auch Griechen, es waren alle möglichen Nationen da vertreten. Ich wurde sehr bald Kampfleiter und dann aber von Nairobi wegverlegt nach Südafrika. Man sagt uns nicht, wohin wir führen. Wir wurden eines Tages auf ein Schiff verladen und dann hieß es erst, wir kämen nach Australien. Aber dann wurden wir in Durban ausgeladen. Und wir bekamen von der Witwatersrand-Universität Bücher zur Verfügung gestellt, jeder Menge. Wir bekamen Obst geschickt, also wir lebten wie die Fürsten in der Beziehung. Alles, die Unterkunft war denkbar primitiv. Es waren Kaffeeschuppen mit Blech gedeckt, in denen die afrikanischen Minenarbeiter früher in den Minen gearbeitet hatten. Jedes Mal, wenn einer ausgekniffen war, wurden wir in ein anderes Kampf verlegt. Ich habe dann ungefähr 5 verschiedene Kampfs mitgemacht. Aber immerhin habe ich mich mal richtig erholt während dieser Tätigkeit. Meine Söhne stellten mir sehr bequeme Liegesessel her. Wir legten ein Schwimmbad an. Ich richtete eine Hochschule im Kampf ein, in die wir systematischen Unterricht in verschiedenen Fächern erteilen. Ich konnte meine eigenen Söhne sehr gut erziehen, Mathematik und so weiter, was ihnen später zugute gekommen ist. Kurzum, das Leben war durchaus erträglich. Das ging ungefähr 2,5 Jahre lang so. Wir folgten natürlich die politischen Ereignisse mit großem Interesse. Eines Tages hörten wir, dass Amerika den Krieg erklärt hatte. Und damit war für mich der Ausgang des Krieges klar. Aber erst einige Monate später eröffnete mir der englische Kampfkommandant Colonel Strickland, dass auf Beschluss der englischen Regierung ich und meine Familie freigelassen würden und sofort nach Kenia zurückkehren konnten. Ich war erstaunt und habe erst nachher erfahren, dass diese Aktion zurückging auf einen Antrag englischer Architekten unter Führung von Sir Raymond Unwin. Da muss ich noch eine Episode erzählen, die mir unvergesslich ist in meinem Dasein. Ich war nämlich gerade im Camp eingeliefert worden. Da bekam ich einen Brief von Lady Unwin, der Gattin des englischen Architekten, in dem sie schrieb: Lieber Herr May, wir kennen Sie seit über 20 Jahren und wissen, dass Sie nie eine unehrenhafte Tat tun würden. Wenn Sie aus dem Kriege nach Haus kommen, Ihr Vermögen ist beschlagnahmt, bitte verfügen Sie über das meine, als wenn es das Ihre wäre. Das schreibt eine Engländerin im Krieg einem Deutschen. Ich meine, das ist etwas so Großartiges, dass ich erschüttert war bis meine Knochen. Ich habe nie von diesem Anerbieten Gebrauch gemacht, aber ich finde allein der Wille, die Bereitschaft zu diesem Opfer, finde ich großartig. Wunderbar. Ich kam dann nach Nairobi zurück. Meine Frau war indessen schon freigelassen worden. Ich saß bei einem deutschen Bekannten auf der Farm und hatte dort mitgeholfen. Die Familie wurde wieder vereinigt. Unser Haus war noch beschlagnahmt von einem Engländer. Ich wohnte dann zunächst im Hotel, und da mein Vermögen auch noch beschlagnahmt war, habe ich dann als Zeichner gearbeitet ein paar Monate, habe dann ein neues Bauverfahren entwickelt, indem ich aus Lehm und Stein einen sogenannten Lehmbeton entwickelte, der damals große Aufsehen erregte als Ersatzbaumittel. Und das dauerte auch wieder einige Monate. Und dann kam wieder etwas, was auch nur bei Engländern möglich ist. Es kam ein Beamter der englischen Regierung Uganda angereist und teilte mir mit im Namen des Gouverneurs, ob ich bereit wäre, als Town Planning Officer, das heißt als verantwortlicher Städtebau, in die Uganda-Regierung einzutreten. Im Krieg, nebenbei, als Deutscher, der vorher gefangen war. Ich teilte den Herrn mit, dass ich als Deutscher nicht gut englischer Beamter werden könne und die entsprechende Loyalitätserklärung abgeben könne, dass ich aber bereit wäre, als Privatarchitekt diesen Auftrag anzunehmen. Der Gouverneur erklärt sich damit einverstanden, und nun bekam ich diesen wunderbaren Auftrag, die Planung der Hauptstadt von Uganda, der kommerziellen Hauptstadt Kampala, zu unternehmen. Ich siedelte nach Kampala über und habe nun dort mit meinen zwei Händen, es hatte keinerlei Hilfe, diese große Planung durchgeführt. Ich bekam von allen englischen Beamten auf Veranlassung des Gouverneurs das nötige Unterlagenmaterial vom Education Department, vom Agricultural Department usw. Alle gaben ihre Zahlen. Alles im Krieg, alles einem Deutschen, oft mit sichtbarem Aufmucken. Aber da der Gouverneur, ein ganz genialer Mensch, hinter mir stand, konnte ich das alles durchführen und habe diese Arbeit dann nach 2 Jahren auch beendigt. Sie ist dann veröffentlicht worden, hat in England auch großen Anklang gefunden. Während meiner ganzen Arbeit kam der Gouverneur mit seiner Frau regelmäßig in mein Büro und nahm mit großem Interesse an den Arbeiten teil. Das war, wie gesagt, ein Mensch, der über jede ein engherziger nationalistischer Chauvinismus erhaben war. Er stellte mir auch dort wieder die Frage: Herr May, Sie hätten es doch viel leichter, wenn Sie die englische Staatsangehörigkeit annehmen. Dann würden alle die Widerstände, die Sie haben, wegfallen. Darauf fragte ihn: Exzellenz, würden Sie an meiner Stelle die englische Staatsangehörigkeit ablegen? Da sagte er: Ich glaube nicht. Dann sagte ich: Aus demselben Grunde lehne ich es auch ab. Und damit waren wir dann beste Freunde. Die Freundschaft wurde dann viel herzlicher, als sie je vorher gewesen war. Heute aus unseren Archiven Ernst May. Der Frankfurter Architekt erzählt aus seinem Leben, und nun berichtet er, wie er nach vielen Jahren Ausland wieder nach Deutschland zurückkehrt. Dann kehrte ich zurück nach Nairobi. Inzwischen war die Feindseligkeiten eingestellt worden, und ich arbeite nun wieder in meinem Büro in Nairobi an großen Privataufträgen. Ich hatte besonders viel zu tun für die AKK-Gemeinde. Ich sollte für den Aga Khan ein Schloss bauen in Dar es Salaam. Die Begum schickte mir Pläne von ihrem jetzigen Besitz in Südfrankreich, die aber eine rein romantische Stilarchitektur waren, die für mich in Frage kamen. Ich entwarf also ein radikal modernes Gebäude an der Oyster Bay in Dar es Salaam. Und das wurde dann auch gebaut. Es wurde nicht ganz gebaut, aber ein großer Abschnitt davon starb ja leider der Aga Khan, sodass der Bau dann zwar noch für den seinen Nachfolger Verwendung finden konnte, aber nicht mehr ausgebaut wurde. Es war eine der interessantesten Aufgaben, die ich je hatte. Geld spielt überhaupt keine Rolle. Die Situation des Baus war großartig, an der Korallenkliffe, die in den Indischen Ozean blickte. Also eine einmal schöne Aufgabe. Dann baute ich noch Hospitäler, ich baute Schulen für die AKK-Gemeinde, eine höhere Mädchenschule in Kisumu am Viktoriasee, auch nach ganz modernen Gesichtspunkten. Mir redet damals niemand in die Architektur herein. Es war ein denkbar harmonisches Arbeiten. Aber während ich nun dort tätig war und dort zeichnete und plante und baute, bekam ich dann doch wieder Heimweh nach Deutschland. Ich litt direkt darunter, wenn ich im Herbst nicht den Geruch von Kartoffelfeuer in die Nase bekam. Das war für mich eine Erinnerung aus meinen jugendlichen Wanderungen, und sehnte mich eilig zurück. Da bekam ich am 1. Januar 1951 einen Brief aus Hamburg von dem damaligen Senator Nevermann, dem heutigen Bürgermeister, unterzeichnet, einen Ruf aus Deutschland: Wollen Sie nicht Stadtbaudirektor in Hamburg werden? Ich freute mich zunächst furchtbar über diesen Ruf, hatte aber 14 Tage vorher einen Vertrag mit zwei Engländern unterschrieben, Miles & Bausted, wonach ich noch 2 Jahre lang unser gemeinsames Büro an der Küste in Mombasa, in Nairobi, in Kampala zu leiten, mich bereit erklärte, hätte also diesen Vertrag brechen müssen. Das konnte ich nicht, musste also leider absagen. Mein Mitarbeiter in Russland, Hebebrand, hat ja dann bekanntlich diesen Posten übernommen. Aber von diesem Moment an hatte ich keine Ruhe mehr. Ich wartete nur noch, bis der Vertrag fertig war und konnte nach Deutschland zurück. Inzwischen hatte Hebebrand sich dann in Hamburg eingesetzt, um eine geeignete Tätigkeit für mich zu finden. Und ich landete dann, und das ist nun der letzte Abschnitt meines Daseins, bis zum heutigen Tag, bei der neuen Heimat einer der größten deutschen Bauunternehmungen. 2 Jahre lang leitete ich dort die Bauabteilung, dann übernahm ich das Amt eines künstlerischen Beraters der Gesellschaft und war nun als freischaffender Architekt tätig. Neben großen Siedlungen, die ich für die neue Heimat entwickeln konnte, ich erinnere zum Beispiel an die größte deutsche Siedlung, die Neue Fahr, für 40.000 Einwohner, die ich gemeinsam mit Dr. Reichow und Simon Havermann baute und an viele andere Siedlungen in Lübeck, in Hamburg, in Bremen und so weiter, übernahm ich nun die Planung ganzer Städte in Deutschland. Man übertrug mir die Stadtplanung für Mainz, für Wiesbaden, für Bremerhaven und alle diese Aufgaben waren natürlich von allergrößter Bedeutung und wichtiger wie jede Tätigkeit, die ich im Ausland hätte vollbringen können. Heute ist der deutsche Städtebau, wie Sie wissen, in einer Krisensituation. Die Strukturwandlungen in den deutschen Städten haben sich derartig vermehrt, dass ganz neue Gesichtspunkte, ganz neue Maßstäbe angelegt werden müssen. Sie alle haben gehört von der außerordentlichen Zunahme der Dienstleistungsbetriebe, von dem Zurückgehen der Beschäftigten in Ackerbau und Forstwirtschaft, auch in der eigentlichen Industrie. Die Mechanisierung führt zu einer Verringerung der Arbeitszahl bei einer Vergrößerung, dimensionalen Vergrößerung der Fabriken. Und das führt zu einer ganz anderen Organisation der Stadt. Vor kurzem ist da noch ein Buch erschienen von Jane Jacobs, Der Untergang großer amerikanischer Städte, in dem sie das Absterben der Urbanität in den Städten behandelt. Und daraus sind auch Schlüsse auf unsere deutschen Verhältnisse gezogen worden. Sie wissen, dass in den deutschen Städten abends nach Dienstschluss kein Leben mehr herrscht, aus verschiedenen Gründen. Und das alles führt nun zu einer Revision unserer bisherigen städtebaulichen Konzeption. Man kann das eine wohl sagen, dass sich ganz grundsätzliche Wandlungen nicht ergeben werden, denn erstens stehen die Städte und können nicht abgerissen werden. Neue Städte werden in Deutschland kaum oder nur in bescheidenem Maße gebaut. Sondern es handelt sich mehr darum, aus diesen Strukturwandlungen, auch gesellschaftlicher Art übrigens, ich erinnere nur an die Tätigkeit der Frauen, die jetzt schon 30% ausmacht unter den Arbeitnehmern. Ich erinnere daran an die Rückentwicklung der religiösen Bindungen, des religiösen Leitprinzips und so weiter. Also all diese Dinge machen es erforderlich, dass wir die Konzeption der Stadt nochmals überdenken und die Konsequenzen daraus ziehen. Dass ich hoffe, dass die nächsten Jahrzehnte oder wie lange mir noch überbleibt zur Arbeit mit interessanter städtebaulicher Tätigkeit ausgefüllt werden sein mögen, wie mein bisheriges Dasein. Ich kann nur sagen, die Welt war so wundervoll und großartig, wie ich es überhaupt nicht denken konnte. Und ich hoffe, dass es auch die kommenden Jahrzehnte sein werden. Der Architekt und Städtebauer Ernst May erzählte aus seiner Lebensgeschichte. Das tat er 1964 hier im Hessischen Rundfunk. 1970 ist Ernst May in Hamburg verstorben. Die Stadt Frankfurt feiert in diesem Jahr sein Werk, das er hier hinterlassen hat. 100 Jahre Neues Frankfurt. Es gibt Ausstellungen im Museum für angewandte Kunst, im Historischen Museum und im Architekturmuseum. Es werden Stadtführungen angeboten und auch Lampionfeste sind geplant in den Ernst-May-Siedlungen. Alle Infos zu den Festivitäten finden Sie auf der Webseite der Stadt Frankfurt, frankfurt.de. Die Erzählungen von Ernst May im Originalton können Sie in der ARD-Audiothek in der Rubrik HR Retro nachhören. Mein Name ist Christiane Kreiner und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstagnachmittag.